Es heißt, dass Hunde mit der Zeit ihren Besitzern immer ähnlicher werden. Warum sollten also Häuser nicht auch das Aussehen derer annehmen, die einst in ihnen wohnten? Nöcto Cottage war vor langer Zeit einmal Dorfschule gewesen und eine gewisse Unschuld schien sich in dem Haus immer noch auszudrücken. Im kühlen herbstlichen Abendlicht wirkte es wie eine Kinderzeichnung, ein weißes Rechteck mit Fenstern. Und etwas Friedliches lag über dem Ort, eine Art von Zärtlichkeit. Den alten Bourbon-Rosen, die an der Mauer entlang rankten, entströmte ein frischer, reiner Duft. Und sie hatten keine Dornen. Neben dem Cottage wuchs eine Eberesche und ihre roten Beeren hielten Hexen fern. In dem Cottage herrschte perfekte, fast pathologisch anmutende Sauberkeit. Dieser makellose Zustand verriet mehr als normalen Hausfrauenstolz, der gelegentlich Unvollkommenheit zulässt. Nirgends die leiseste Spur einer Spinne, auch in der entferntesten Ecke nicht. Da war nichts von der leblosen Kälte zu spüren, die unbewohnte Häuser überfällt, als sei das ihr Recht. Hier war ohne Frage regelmäßig und erst vor kurzem geheizt worden. Das Haus erfüllte die Atmosphäre einer gewissen Disziplin, die das Modellflugzeug auf dem Kamin nicht fehl am Platz erscheinen ließ. Es war das Modell einer U-88 und passte jedenfalls sehr viel besser in den Raum als das knallrote Telefon auf dem Fenstersims. Ich nahm den Hörer ab und wunderte mich über das Zeichen vom Amt. Das veranlasste mich, eine Nummer zu wählen. Simon Hansford. Da habe ich ja Glück, dass ich Sie noch erreiche. Und wer will da Glück haben? Ich bin's, Peter Kalman. Was gibt's, Peter? Ich wollte nur sagen, es tut mir leid, dass ich Sie erzürnt habe. Ja, und mir, dass ich ein bisschen kurz angebunden war mit dir. Ich hatte völlig vergessen, dass Sie keinen Sinn für Humor haben. Dann denk jetzt immer schön dran und wir werden prächtig miteinander auskommen. Ich rufe aus Nöcktor an, Mr. Hansford. Ja, aus der Telefonzelle, die da um die Ecke steht? Nein, aus dem Cottage. Schon wieder einer von deinen Scherzen. Nein, nein. Aber im Haus gibt's doch gar kein Telefon. Doch, ich schwör's Ihnen. Mr. Hansford, wann war Nöcktor zuletzt bewohnt? Vor 15 Jahren. Hat es eine besondere Bewandtnis mit dem Haus? Das trifft so ziemlich den Nagel auf den Kopf. Dinge, über die Sie vermutlich Bescheid wissen. Über die ich Bescheid weiß und über die ich nicht bereit bin zu reden. Auch nicht mit Ihrem neuen Partner? Na ja, wenn du dich entschlossen hast. Das habe ich. Sehr gescheit von dir. Und was Nöcktor betrifft? Komm morgen Vormittag vorbei, dann setzen wir ein bisschen was Schriftliches auf. Und dann erzähle ich dir die verrückte Geschichte. Ich legte den Hörer wieder auf und betrachtete den Apparat, den es eigentlich gar nicht geben sollte. Und in dem Moment wurde mir die Anwesenheit eines Mannes bewusst, der in der Tür stand und mir zusah. Er war mit der Dämmerung reingekommen und schien ein Teil von ihr. Dass er groß war, konnte ich erkennen, aber sonst nicht viel mehr. Was machen Sie denn hier? Mal der Reihe nach, bitte. Wer sind Sie? Ich halte das Haus in Ordnung. Und weiß das jemand außer Ihnen? Wie bitte? Wer bezahlt Sie dafür? Niemand. Sie tun es fraglos aus Liebe. Finden Sie das tadelnswert? Nein, eher unglaubwürdig. Darf ich noch mal fragen, was Sie hier zu suchen haben? Ich bin hier im Auftrag eines Klienten, der sich für das Haus interessiert. Inwiefern interessiert? Als Käufer. Waren Sie schon mal hier? Nein. Dann waren Sie es auch nicht der... Der? Das ist schon gut. Ich werde mir jetzt mal den Rest des Hauses ansehen, wenn Sie nichts dagegen haben. Bitte. Er folgte mir mit dem Blick, als ich in das andere Zimmer ging. Er hatte etwas Patriarchalisches an sich. Er war Mitte 60, trug einen Bart und hielt sich aufrecht, als hätte er einen Stock verschluckt. Sein Profil war von der Art, wie man es von antiken Münzen kennt. Aber der hauptsächliche Eindruck, den er zurückließ, war der von außergewöhnlicher Würde. Das Zimmer, in das ich ging, hatte ursprünglich aus zwei kleineren Räumen bestanden. Jetzt war daraus ein längliches und höchst feminines Schlafzimmer geworden. Im ersten Moment hätte man denken können, dass die Vorstellung, die hinter dem Dekor steckte, ein alter Film aus den 40er Jahren gewesen war, bis einem schlagartig aufging, dass dies Zimmer keine Imitation, sondern ein Original war und dass das ganze Haus eine Art Museum darstellte und der Patriarch nebenan dessen selbsternannter Kurator war. Haben Sie sich genügend umgesehen? Seltsamer Ort, wie? In welcher Hinsicht? Als wäre die Zeit stehen geblieben. Ich verstehe nicht. Als hätte die Zeit in den 40er Jahren einen plötzlichen Ruck gemacht und das Haus zurückgelassen. Dann würden Sie Ihrem Klienten vom Kauf abraten? Mein Klient hat sich bereits zum Kauf entschlossen, ohne es überhaupt gesehen zu haben. Wie töricht. Welches Recht haben Sie denn? Es gibt noch andere Rechte als die in Gesetzesbüchern niedergeschriebenen. Als Doktrin sehr gefährlich. Alle Doktrinen sind gefährlich. Wollen Sie mir etwa vorschreiben, an wen das Haus verkauft werden darf und an wen nicht? Ich sage nur so viel, dass ich, bevor dieses Haus an die falsche Person verkauft wird, es lieber in Schutt und Asche legen werde. Er verschwand so schnell und lautlos, wie er gekommen war. Und auch ich blieb nicht länger. Nur kurz hielt ich inne, um erstaunt festzustellen, dass das kleine Modell der U-88, das auf dem Kamin gestanden hatte, nicht mehr dort stand. Draußen scheckte ein fetter, voller Mond die silbrige Landschaft mit scharf gezeichneten Schatten. Das Mondlicht ließ die Felder wie schneebedeckt erscheinen und verwandelte die Straßen in Bänder aus weißem Sand. Ich hatte eine irre Vision von einem Patriarchen in Sandalen und langen Gewändern, der dahin eilte und hoch vor sich her in der ausgestreckten Hand das Modell einer kleinen U-88 trug. Aber kein Patriarch tauchte auf, um die Heimfahrt im Mondlicht zu stören. Nur zwei Leute, ein Mann und eine Frau, ließen sich eine gute Meile vor unserer kleinen Stadt beim Joggen blicken. Bist du das, Peter? Ja, und wer ist deine Mitläuferin? Sie sagt, ihr Name sei Jenny. Hallo, Peter. Suchst du nicht etwa mich? Als ich die Neuigkeit hörte, dachte ich mir sofort, das musste aber Dunsmore sagen. Welche Neuigkeit denn? Dass ab heute Mitternacht Joggen verboten ist. Woher beziehst du deine Vorausinformationen? Er hat eine Freundin beim Frühstücksfernsehen. Sie darf dort den Tee kochen und liest aus den Teeblättern. Ja, und wie lange soll das Verbot gelten? Nur bis sie einen Dreh gefunden haben, wie sie Joggen besteuern können. Ich starte sofort eine Protestbewegung. Ich werde sämtliche Jogger in diesem Land auf die Straßen bringen. Da sind sie doch schon. Da ihr nun wisst, wie es steht, wollt ihr die verbleibende Zeit so gut wie möglich ausnützen oder soll ich euch mitnehmen? Mitnehmen. Sag mal, kennst du irgendwelche Patriarchen hier in der Gegend? Warum werde ich das nicht zum ersten Mal gefragt? Vielleicht, weil du Jesaja heißt. Hast du denn gefragt, Peter, ob du irgendwelche Jünger kennst? Das weniger. Bleiben wir bei den Patriarchen, wie wär's? Ich komme gerade aus Nektor zurück. Und warum fährt man überhaupt hin? Im Auftrag eines Klienten. Haben reiche Leute so etwas nötig? Ich gehöre zu den Neureichen. Ich kenne die Regeln noch nicht so gut. Ich schlage vor, die letzten beiden Bemerkungen aus dem Protokoll zu streichen. Einverstanden? Die Äußerung war höchst albern. Hm. Darüber ließe sich streiten. Dazu müsste man die gleiche Dreckschleuder haben wie du. Ich steig wieder aus. Rufst du die Polizei, oder wie? Lass sie doch. Mit dem größten Vergnügen. Tut mir leid. Schon gut. Sich vor anderen in die Haare zu kriegen, das kann ich nicht leiden. Man kann sich dran gewöhnen. Das bezweifle ich. Ich spreche aus Erfahrung. Mein Vater und meine Mutter haben sich richtige Schlachten geliefert. Die Leute standen Schlange, um zuschauen zu können. Wie gut kennst du deiner Meinung nach Jenny? Bis vor kurzem hätte ich gesagt, so gut wie ein Mann eine Frau eben kennen kann. Und du hast sie nie unaufrichtig gefunden? Ganz im Gegenteil. Seltsame Frage, Jesaja. Ja, was erwartest du sonst von mir? Wer ist sie jetzt unaufrichtig? Das nicht, höchstens ausweichend. Und wem oder was wird ausgewichen? Einem unloyalen Gedanken. Ich frage mich nämlich, ob Jenny den Streit nicht absichtlich vom Zaun gebrochen hat, um uns von einem Gespräch über deinen Patriarchen abzuhalten. Und warum sollte das ein unloyaler Gedanke sein? Weil ich Jenny einen Heiratsantrag gemacht habe. Vor vielen, vielen Jahren habe ich in einem kleinen, schäbigen Kino den Film Pinocchio gesehen. Darin kommt eine Szene vor, in der aus einem dicken, gemütlichen Kutscher plötzlich ein bedrohliches, bösartiges Ungeheuer wird. Das hat mir damals den Atem verschlagen und mir eine gewisse Unschuld für immer geraubt. Jetzt, in diesem Moment, schien ich diese Erfahrung noch einmal durchzumachen. Ich spürte, wie mir kalt wurde, wie mir der Atem stockte und wie ich es nicht fassen konnte. Den Rest der Fahrt bewahrte ich ein ungemütliches Schweigen. Es war noch immer früh, als ich ihn vor seiner Behausung absetzte. Aber es war viel zu spät für das Licht, das hinter meinen Bürofenstern brannte und das ungebetene Gesellschaft verhieß. Ich bin's nur, Mr. Kalman. Das ist aber nett, Kirsty. Musste einfach mal wieder reinschauen. Nicht nach 24 Jahren, sondern nach 24 Stunden. Naja, als ich gehört habe, was passiert ist hier, dachte ich, ich guck mal rüber, ob ich beim Aufräumen helfen kann. Sie haben ja Wunder vollbracht. Beinahe eine Einladung für die Vandalen wiederzukommen. Nur nichts beschreien. Einen neuen Teekessel gibt's auch, wie es scheint. Ist der alte, aber repariert. Aha. Sie werden ja von meinem Dusel gehört haben. Redet ja die ganze Stadt davon. wenn Sie sich's noch mal überlegen und zurückkommen wollen. Führen Sie mich nicht in Versuchung, Mr. Kalman. Ich könnte natürlich auch was drauflegen. Jetzt habe ich mich schon entschlossen, fürchte ich. Es weiß noch niemand, aber ich werde mit dem alten Hansford gemeinsame Sache machen. Dann wissen Sie es noch gar nicht? Was? Er hat einen schweren Herzanfall gehabt, kurz nachdem er nach Hause gekommen war. Er ist tot. Die Ereignisse überstürzten sich ein wenig. Zu viele Dinge verlangten Aufmerksamkeit und begannen sich zu überlagern und falsche Schatten zu werfen. Ich musste über den alten Hansford nachdenken und seine schottische Durchtriebenheit, seine heimliche Geilheit und seinen praktischen Sinn, hinter dem er seine Schüchternheit verbarg. Ich versuchte, ihn mir jung vorzustellen, aber das gelang mir nicht. Er war wahrscheinlich nicht als kleines Kind auf die Welt gekommen, sondern schon fix und fertig als Erwachsener. Ich ging nach Hause und schlief ebenso fest, wenn auch nicht so ewig lange wie der alte Hansford, und wachte an einem jener Morgen da auf, die für den guten Ruf des Herbstes sorgen. 2 Tassen Kaffee und 3 Zigaretten später klingelte das Telefon. Hier ist Jenny. Ja? Hast du schon gehört? Fernsehen, Rundfunk, Zeitung oder Buschtrommel? Über den alten Hansford. Ja, gestern Abend noch. Ich hatte für heute Vormittag eine Verabredung mit ihm. Sieht ganz so aus, als müsstest du dich nach einem anderen Anwalt umsehen. Ist das ein Angebot? Oh nein. Du bist ja jetzt der einzige Anwalt in der Stadt. Das ist mir klar. Deswegen bin ich ja auch schon trunken vor Macht. Du hast gar nicht gefragt, weshalb ich ihn sprechen wollte. Es betrifft mich ja nicht. Jemand schlägt in deinem Büro alles kurz und klein und das betrifft dich nicht. Ich höre. Um 11 Uhr bekommst du in deinem Büro Besuch. Von dir? Von Jesaja. Auf die Sekunde genau erschien er in meinem Büro, aber mit dem ersten der großen jüdischen Propheten hatte er nur wenig Ähnlichkeit. Er trug Uniform, als reiche die seinem biblischen Namen entsprechende Autorität diesmal nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das für so eine gute Idee halte. Und ich weiß nur, dass man mich gefragt hat, ob ich den verstorbenen, tief betrauerten Hansford vertreten würde. Beunruhigt dich das? Wieso? Wenn sie es mir unbedingt unter die Nase reiben will, dass ich immer der Zweite hier war? Du bist mal wieder übersensibel. Besser als gar nicht. Bleiben wir beim konkreten Fall. Mit Vergnügen. Kann mich vielleicht irgendjemand kurz einweihen? Ja, wir besuchen das Spencer, wie ist das nochmal? Memorial Hospital. Da war ich schon mal. Das habe ich gehört. Aber diesmal läuft da was anderes. Diesmal geht's zur Sache. Du Schönheit von Galloway, heißt es in einem Lied. Aber an diesem Morgen war der Ausdruck noch die reine Untertreibung. Der Himmel war von uns zweideutig tiefenblau. Die Purpurheide leuchtete in ihrem besonderen, herbstdichten Ton. Und die Bäume waren ein Karneval aus Rot, Orange und Braun und Gelb. Dunsmore hatte kaum ein Wort gesagt, seitdem wir im Wagen saßen. Er schien tief in Gedanken versunken. Und als ich ihn ansprach, hatte er anscheinend ziemlich mit sich zu kämpfen, um wieder zurückzufinden aus irgendeiner Art privater, heiler Welt. Entschuldige. Ich frage mich andauernd, warum Jenny überhaupt zu Hansford gehen musste. Ich glaube, sie fand, der hatte einfach mehr los als du. Mit anderen Worten, ich bin ein lausiger Anwalt. Haargenau ihre Worte. Findest du das auch? Ja. Und dann ist ja alles klar. Es ist nicht deine Schuld. Das kann man von jedem Schwachsinnigen sagen. Aber nicht zu einem. Lass es. Schmeicheln bringt nichts. Das, siehst du, habe ich noch nie geglaubt. Bei unserem letzten Besuch dort haben Jenny und ich uns nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ist Jenny mal wieder nicht cool geblieben? Ich hätte es verhindern müssen. Ach. Ja. Euer eigentlicher Fehler war, dass er nicht genügend Munition hatte. Na Gott sei Dank, sonst hätte Jenny das etwas hochnäsige Mädchen am Empfang glatt erschossen. Und was für eine Geheimwaffe haben wir diesmal? Ein Wagen mit einem kaputten Scheinwerfer. Du nimmst an, der, mit dem Schwester Nicholson überfahren wurde und der nicht anhielt. Ich sage immer, man wird doch noch fragen dürfen. Du weißt, wem der Wagen gehört. Der gehört zum Fuhrpark des Memorial Hospital. Na, dann habe ich ja wenigstens nichts damit zu tun. Du hattest ja nie was damit zu tun. Willst du etwa sagen, ich würde mich da... Ja, weil ich deinen Wagen gleich zu Anfang untersucht habe, diskret, versteht sich. Wenn du so weitermachst, dann bringst du es noch zu was. Aber nicht als Polizist, hoffe ich. Hast du deine Ziele höher gesteckt? Universität, als später Student. Und dann? Unsere kleine Stadt könnte einen guten, radikalen Anwalt gebrauchen. Nein? Jenny erwartete uns an dem verzierten Eingangstor des fragwürdigen Krankenhauses. Sie stieg ein und wir fuhren die lange Auffahrt hinauf. Und plötzlich überkam ich ein Gefühl von Unwirklichkeit. Mir war, als hätte ich ein Bild betrachtet, eine Landschaft aus vergangener, weiträumigerer Zeit. Und hätte mich mit einem Mal auf der anderen Seite des Rahmens wiedergefunden. Naomi empfing uns mit derselben Hochnäsigkeit und saß hinter demselben Schreibtisch. Sie war ein Exemplar jener Spezies, die ganz das Aussehen von denen annimmt, bei denen sie beschäftigt ist. Sie war wie ein getreues Spiegelbild, oder genauer gesagt, sie war ein wohlgeformter, ein wohlprogrammierter, gehorsamer Computer. Ich bin Polizeibeamte. Das sehe ich. Sie hat das absolute Sehvermögen. Und ich hätte vermutet Kontaktlinsen. Da haben Sie falsch vermutet. Die Tragödie meines Lebens. Sie erstaunen mich. Dann hat sich mein Leben ja gelohnt. Ich glaube, die junge Dame kann auf dieses Hickhack verzichten. Die junge Dame kann das unbedingt unterschreiben. Ich wollte nur noch einmal fragen. Dass es doch so viele Leute geben muss, die sich mit einem klaren Nein nicht zufrieden geben können. Woher wollen Sie das wissen? Haben Sie denn je Nein gesagt? Miss Oliver, darf ich Sie jetzt bitten, entweder still zu sein oder draußen zu warten? Wenn Sie mir jetzt bitte ein paar Fragen beantworten wollen. Ich habe dieser Person hier bereits erklärt, dass der von ihr gesuchte Mann sich nicht bei uns befindet. Und sich auch nie hier befand. Er hat was von einem Mann gesagt. Sie hat irgendeine fixe Idee wegen einem Landstreicher. Dieses Interesse wird von der Polizei nicht geteilt. Verzeihung, ich dachte... Meine Fragen betreffen Schwester Nicholson. Ja? Wir haben vermutlich den Wagen gefunden, mit dem sie überfahren wurde. Oh nein. Der jähe Übergang von Lässigkeit in Panik, von einer coolen Lady in ein tief erschrecktes Frauenzimmer, war fast nur komisch, wenn nicht bei ihrem Fortgang im Raum etwas zurückgeblieben wäre und spürbar machte, dass es keinen Anlass zum Lachen gab. Wir warteten, jedoch die Dame kam nicht wieder. Statt ihrer kam ein smarter junger Mann mit aufgesetzter Freundlichkeit und übertriebener Mittelmeerurlaubsbräune, die höchstwahrscheinlich aus dem Höhensonnenstudio stammte. Hier in diesem Wartezimmer sind wir etwas ungestörter. Ich bin Dr. Weber, ich höre, Sie haben ein Problem. Ja, es gibt ein Problem, sehr richtig. Aber wessen Problem es genau ist, das müssen wir erst noch ergründen. Irgendjemand der Herrschaften an einer Tasse Kaffee interessiert? Ja, ja, danke schön. Danke. Gut. Wollen wir uns dann Ihrer Angelegenheit widmen? Welcher denn zuerst? Oje, haben wir es mit mehreren zu tun? Zwei, genau genommen, aber die hängen möglicherweise zusammen. Ah. Kennen wir uns nicht von irgendwoher, Miss? Ich bin Jenny Oliver. Aha. Darf man fragen, woher Sie Miss Oliver kennen? Nur vom Hörensagen. Übrigens habe ich Ihren Namen nicht verstanden. Peter Kellman. Ich bin Anwalt. Ein Anwalt und ein Polizeibeamter. Besser könnten Sie ja gar nicht unterstützt sein, Miss Oliver. Sie haben Mr. Kellmans Frage noch nicht beantwortet. Und dabei lässt sie sich so leicht beantworten. Wir leben ja hier nicht in einem Elfenbeinturm. Wir halten uns an das hiesige Lokalblatt. Schon weil uns sehr daran liegt zu wissen, was die Leute so denken. Und zu einer bestimmten Zeit erschien ja beinahe Woche für Woche ein Beitrag aus Ihrer Feder. Das war während der Kampagne gegen die vorgesehene Atommülldeponie. Darf ich Ihnen zum Erfolg Ihrer Bemühungen gratulieren? Mir wird gleich übel. Dann bist du hier am richtigen Ort. Nur, dass Sie dagegen kein Mittel haben. Etwas nicht in Ordnung? Ja, Sie. Sie Witzfigur. Mit Ihrem selbstgefälligen Grinsen in Ihrem unzeitgemäß gebräunten Gesicht und Ihrem smarten Anzug und Ihren Spruchbändern. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Erlauben Sie mir eine Schnelldiagnose. Was haben Sie angestellt mit ihm? Ich habe leider keine Ahnung, von wem Sie sprechen. Sie spricht von dem armen Kerl, der hier gegen seinen Willen festgehalten wird. Mal angenommen, er wäre hier. Er ist hier. Und? In welcher Beziehung stehen Sie denn zu dem Mann? Er ist ein Freund. Und wenn ich Ihnen sagen würde, dass er schwer krank ist? Dann würde ich es Ihnen nicht glauben. Unglücklicherweise kann ich es nur nicht beweisen. Also das ist ungenügend, wenn Sie erlauben, Doktor. Dann machen Sie einen besseren Vorschlag. Sie könnten uns zu ihm führen. Das kann ich eben leider nicht. Und warum nicht? Weil er sich nicht mehr hier befindet. Sondern wo? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sehen Sie, er hat sich in der Nacht, in der Schwester Nicholson ums Leben kam, aus dem Staub gemacht. Tote Männer reden nicht, ist, wie leicht einzusehen, eine sexistische Aussage. Jede Feministin, die ihre Emanzipation wert ist, wird sofort darauf hinweisen, dass tote Frauen gleichermaßen stumm sind. Dr. Weber ließ den Blick auf seiner schicken Umgebung ruhen. Er war von allem sehr angetan, besonders von sich selbst und von dem Reichtum seiner ganzen schönen neuen Welt. Dr. Weber war die perfekte Verkörperung von Selbstgefälligkeit. Das dachte Dunsmore offensichtlich auch. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage, Dr. Weber. Selbstverständlich, Sergeant Dunsmore. Wollten Sie behaupten, dass Tim Leighton Schwester Nicholson umgebracht hat? Sagen wir, ich halte es für eine Möglichkeit. Aufgrund welcher Anhaltspunkte? Aufgrund der bislang bekannten Tatsachen. Wessen Tatsachen? Sind Tatsachen nicht jedermanns Tatsachen? Wie die Privatmedizin. Müssen Sie immer wie in einer politischen Versammlung reden, Miss Oliver. Aber es ist etwas dran an dem, was sie sagt. Denn wie hat sich ein mittelloser, alter Einsiedler in diesen goldenen Pillenpalast verirrt? Ich bedauere, aber derlei Informationen über Patienten werden von uns nicht weitergegeben. Auch nicht, wenn diese Patienten Schwestern umbringen? Ich lehne es ab, weitere Fragen zu beantworten. Leider wird es sich nicht ändern lassen, dass ich sie trotzdem stelle. Dann muss sie jemand anderer beantworten. Ich musste an meine sommerlichen Schultage denken, wenn das Klassenzimmer nach gelangweilten Kindern roch und nach noch gelangweilteren Lehrern, nach Kreide und Tinte, die von den Federn kleckste, wenn wir von der Tafel die Worte abschrieben, die uns die Lehrerin vorgemalt hatte, Schweigen ist Gold, oder bei einer anderen Gelegenheit, Ehrlich währt am längsten. Und ich erinnere mich, wie ich aus dem Fenster starrte und dem trockenen Rascheln der Blätter in den Bäumen draußen lauschte, dass ich anhörte, wie das dünne, zynische Gelächter der Zukunft, die alles besser wusste, nämlich, dass Ehrlichkeit manchmal Gold wert ist und Schweigen oft am längsten wert. Auf der Rückfahrt vom Spencer Watson Memorial Krankenhaus war Jenny in Beichtstimmung. Ich hab dich angeschwindelt. Meinst du mich oder Jesaja? Dich. Ich hab dich auch angeschwindelt. Reizende Freunde, muss ich schon sagen. Der einzige Unterschied zwischen der Dame dort am Empfang und dir ist, dass sie den besseren Friseur hat. Ach komm, Peter, lass es sein. Also Hansford hat doch bei eurer Unternehmung gar keine Rolle gespielt. Nein. Habt ihr mich für so schwer von Begriff gehalten, dass ich das nicht schon gemerkt hätte? Wir dachten... Die schiere Anwesenheit eines Anwaltes würde die unschuldigen Ärzte das Fürchten lehren. Ja, nicht ganz so. Doch, doch, sicher ganz so. Es kann euch ja nicht verborgen geblieben sein, dass Hansford politisch rechts von Reagan zu Hause war. Okay, okay. Was ihr wirklich braucht, ist einer, der auf euch aufpasst. Unternehmen wie das Spencer Watson haben keine Angst vor Anwälten. Die beschäftigen selbst ganze Heerscharen. Mit Aktentaschen voller Schlupflöcher. Das Überraschungsmoment ist an sich ein immer wirksames Mittel im Kino. Haben wir deine Eitelkeit verletzt? Nein, eher meine Intelligenz beleidigt. Wir waren mal Freunde gewesen und kurze Zeit ein Liebespaar. Und jetzt schien die Gefahr zu bestehen, dass wir überhaupt keine Beziehung mehr zueinander hatten. Mich erfüllte ein Gefühl von drohendem Verlust. Am Nachmittag saß ich in meinem Büro und dachte an nichts. Da klopfte jemand schüchtern an die Tür. Es war mein Patriarch aus Nöcto Cottage. Störe ich? Im Gegenteil. Kommen Sie doch rein, Mr. Scholl. Günther Scholl. Anwesenheit eines Anwaltes würde die unschuldigen Ärzte das Fürchten lehren. Ja, nicht ganz so. Doch, doch, sicher ganz so. Es kann euch ja nicht verborgen geblieben sein, dass Hansford politisch rechts von Reagan zu Hause war. Okay, okay. Was ihr wirklich braucht, ist einer, der auf euch aufpasst. Unternehmen wie das Spencer Watson haben keine Angst vor Anwälten. Die beschäftigen selbst ganze Heerscharen. Mit Aktentaschen voller Schlupflöcher. Das Überraschungsmoment ist an sich ein immer wirksames Mittel im Kino. Haben wir deine Eitelkeit verletzt? Nein, eher meine Intelligenz beleidigt. Wir waren mal Freunde gewesen und kurze Zeit ein Liebespaar. Und jetzt schien die Gefahr zu bestehen, dass wir überhaupt keine Beziehung mehr zueinander hatten. Mich erfüllte ein Gefühl von drohendem Verlust. Am Nachmittag saß ich in meinem Büro und dachte an nichts. Da klopfte jemand schüchtern an die Tür. Es war mein Patriarch aus Nöcto Cottage. Störe ich? Im Gegenteil. Kommen Sie doch rein, Mr. Scholl. Günther Scholl. Als ich das letzte Mal hier war, hing dort ein Bild, das mir sehr gefallen hat. Mit einer Gruppe von Zigeunern, ja. Mein Onkel bestand darauf, dass es ein David Wilkie war. Dann wäre es wertvoll. Sehr. Ich mochte es, weil es Menschen darstellte, Leben. Ging ihm auch so. Heutzutage malen Künstler nur noch das Innere ihrer Köpfe. Beziehungsweise das, was sie für das Innere von anderer Leute Köpfe halten. Ich komme, um mich zu entschuldigen. Wofür? Ich habe törichte Dinge gesagt. Solange Sie sie nur zu mir sagen. Nektör gehört so sehr zu meinem Leben. Ich verstehe. Dann werden Sie auch verstehen, dass ich als Sie und dieser andere Mann... Welcher andere Mann? Na, der Dicke. Was war mit ihm? Er hat die Bücher ausgewechselt. Er hat was? Die Bücher. Es sind nicht mehr dieselben. Entschuldigung, das begreife ich nicht. Das darf nicht wieder geschehen. Regen Sie sich bitte nicht auf. Wie können Sie Ihr Geld annehmen? Wie können Sie ihr einen Tempel des Friedens versprechen, wenn Sie zulassen, dass so etwas geschieht? Er raffte seine imaginären Gewänder und verschwand und ließ mich mit seinen dunklen Andeutungen allein. Die Reichen sind Menschen anderer Art. Nicht nur, weil sie mehr Geld besitzen, sondern weil sie im Besitz von mehr Geld ihre Wunschträume Wirklichkeit werden lassen können. Magda von Schellenberg war reich und einen Wunschtraum hatte sie. Sie wollte in Nektor Cottage einen Tempel des Friedens errichten. Und von heute auf morgen würde die Welt ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Zu meiner großen Überraschung hatte sie mir 1 Million Pfund anvertraut und mich mit diesem löblichen Unternehmen beauftragt. Wozu allerdings, fragte ich mich, sollte ein Tempel des Friedens in einer von Paranoikern bewohnten Welt erbaut werden. Doch dann fiel mir ein, dass gerade so eine Welt einen Tempel des Friedens brauchte und auch, dass derjenige, der sich um eine solche Sache kümmert, Geld zu verdienen hatte. Da beschloss ich, genau dieses erst einmal selber zu tun. Das bedeutete allerdings, mit ein paar alten Dingen aufzuräumen, was zugegebenermaßen nicht die galanteste Art ist, von Jenny zu reden. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich hätte ebenfalls das Londoner Hilton vorgezogen, aber offenbar hast du ja Verpflichtungen hier. Und da hast du dich fürs Crockett Arms entschieden. So ist es. Fabelhaft. Es war Zeit, dass wir beide uns mal unterhalten. Über was? Über dich und mich und Jesaja Dunsmore. Ob das peinlich wird? Ich wusste gar nicht, dass dieses Wort in deinem Vokabular vorkommt. Dass du mich ins Crockett Arms zum Essen einlädst, gibt dir nicht das Recht, mich zu beleidigen. Es ist doch nicht dein Monopol, andere Leute zu beleidigen. Du bist immer noch bei heute Vormittag? Allerdings. Ich werde Jesaja heiraten. Das hat er mir erzählt. Bist du etwa eifersüchtig? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Ich würde dich nicht mal probeweise heiraten. Vielen Dank. Du scheinst ja Großes mit ihm vorzuhaben. Das mit dem Studium ist einzig und allein seine Entscheidung. Und sein Ehrgeiz, den radikalen Anwalt zu spielen, auch. Hast du Angst vor Konkurrenz? Nein, ich glaube nur, dass Radikalsein ein bisschen mehr verlangt, als Ärzte und Empfangsdamen anzupöbeln. Ach Gott, Peter, was verstehst du denn davon? Wann hast du dich denn schon mal für irgendetwas stark gemacht? Wann bist du denn mal ein Risiko eingegangen? Du zählst dich zu den Auserwählten, nicht wahr, Jenny? Gott hat dir das Heil versprochen und wir übrigen sollen ruhig zur Hölle fahren. Du hast zu Dunsmore gesagt, ich sei ein lausiger Anwalt. Stimmt doch. Hast du dich je gefragt, warum? Vielleicht ist dir alles zu leicht gefallen. Möglich. Vielleicht habe ich aber auch mein Gewerbe zu verachten gelernt. Habe ich wenig bis keinen Zusammenhang zwischen Gesetz und Gerechtigkeit entdecken können. Warum tust du da nicht etwas dagegen, zum Teufel nochmal? Bin schon dabei. Wenn dir etwas unklar ist, pflegte mein Onkel zu sagen, geh an den Anfang zurück. Aber wo war der Anfang? Oder noch richtiger, wer war der Anfang? War es die tote Krankenschwester, die überfahren auf einer Landstraße lag? Oder war es der alte, kauzige Eremit, der von Einsamkeit und Algen lebte? Ich warf eine Münze und der Alte gewann. Und den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit folgend, fuhr ich nach Dungenran Bay, zu einer kleinen Kneipe, die einem notorischen Schwarzfischer gehörte, namens Sandy Brill. Peter Cameron. Siehst gut aus, Sandy. Darf ich auch nicht beklagen, Peter, im Gegenteil. Was bringt denn dich hierher? Tim Leighton. Vertrittst du ihn? Möglicherweise. Dann wollen wir mal hoffen, dass du mit ihm mehr Glück hast als mit mir. Du kennst ihn? Ich glaube nicht, dass den irgendjemand kennt. Den hat man einfach hingenommen. Als Teil der Landschaft sozusagen? Wortwörtlich. Er hat in der Höhle gehaust. Ist der nach deiner Meinung ganz richtig im Kopf? Also sehr weit fehlt's nicht. Außer vielleicht... Außer? Ja, ich wollte sagen, bezüglich seiner Ernährung. Er lebte von so einem Zeug, das man aus grünen Algen malt. Sah aus wie grüner Froschleich. Boah. Warum hast du mich gefragt, ob ich ihn vertrete, Sandy? Kann ich nicht genau sagen. Weil Anwälte ja nur Leute vertreten, die Anwälte brauchen. Wer weiß denn das besser als ich? Aber du hast irgendwie gehört, dass er in der Patsche sitzt. Ach, die Leute reden ja viel. Zum Beispiel? Das heißt, er sei ein Spion gewesen. Ein Spion in einer Höhle? Hast du dir die mal angeschaut? Ist die so sehenswert? Von der siehst du übers Wasser direkt auf das Atomkraftwerk. Ich habe bisher auf Höhlenbesuche verzichten können. Vor etlichen tausend Jahren haben die Vorfahren von mir die Höhlen verlassen. Und wie ich die Sache sehe, haben sie gewusst, warum. Aber an dieser besonderen Höhle führte sozusagen kein Weg vorbei. Dungrennan Bay war ein beliebter Ort meiner Kindheit gewesen. Von einem Geheimnis umgeben, das möglicherweise nie existierte. Und das es jetzt garantiert nicht mehr gab. Ein Ort mit jähen, gefährlichen Fluten, mit sonnenverbrannter Haut, mit selbstgebastelten Drachen, deren Schwänze aus dem langen, zähen Wurzelgeflecht von Helmgras gefertigt waren, das wir aus einer unterirdischen Dunkelheit holten und es dann in den Lüften tanzen ließen. Ein Pfad führte im Zickzack zum Strand östlich der Höhle hinunter. Dass man bald da ist, weiß man, wenn man an eine Stelle kommt, an der abgebröckelte Stufen über eine Steinmauer führen. Und weiter kam ich diesmal auch nicht. Bedauere. Was bedauern Sie? Dich, wenn du Scherereien machst. Klappe, Cedric. Was ist hier los? Der Strand ist gesperrt. Warum das? Bedauere. Was hättest du denn da auch zu suchen? Wollen wir sagen, die schäbigen Reste von Demokratie in diesem Land. Was bist denn du, ein Roter oder was? Ich bin Anwalt. Und vertrittst hier was? Ich heiße Möwe? Klappe, Cedric. Entschuldigung, Sir. Wir haben Anweisungen, niemanden an den Strand zu lassen. Ich sehe doch 4, 5 Leute da vorne. Warum dürfen die? Die haben Sondererlaubnis vom Dicken, deshalb. Und wo finde ich den Dicken? Gar nicht. Davon habe ich aber wenig, oder? Möchte ich nicht sagen. Nein. Nein, weil nämlich wenn der Dicke dich finden will, dann findet er dich schon. Lass dicke Männer um mich sein, sagt Shakespeare durch den Mund von Julius Caesar. Nicht unbedingt einer von seinen stärksten Sätzen, dachte ich sauer. Als seien Tugend und Laster Eigenschaften, die nach Gewicht gehandelt werden. Aber die Worte des Kerls über den dicken Mann schwirrten in meinem Kopf rum, als ich zurückging zu Sandy Brell. Irgendwas gefunden in Tims Höhle? Es war ein Tag mit frühem Geschäftsschluss. Was soll das heißen? Dass der Strand fürs Publikum geschlossen war. Mach keine Witze. Hast du irgendeine Medizin gegen faulen Geschmack im Mund? Wie wär's mit einem 25 Jahre alten Maltwhisky? Jawohl, für dich einen und für mich einen. Warum nicht? Hast du das alte Geschäft ganz aufgegeben, Sandy? Offiziell, ja. Unter Brüdern, nein. Cheers. Auf dein Wohl. Das war die Frage. Weißt du, was bestimmt ist? Dass ich entschlossen bin, mir die Höhle anzusehen. Und dass kein Schläger mich davon abhalten wird. Ist das das, was passiert ist? Ja. Und ich soll dir helfen, weil ich mich ziemlich gut auskenne da unten. Nicht nur das. Sondern? Die Demokratie wird eine Schlacht gewinnen. Na dann. Fein. Und wann geht's los? Ist Vollmond heute Nacht. Was hältst du von Mitternacht? Okay, Mitternacht. Aber eins noch, Peter. Hm? Siege für die Demokratie. Die haben nie viel gebracht in Schottland. Gut, dann will ich dich auch warnen. Ich höre. Da haben sich Männer rumgetrieben am Strand. Was für Männer? Männer mit Geigerzählern. Auf der Rückfahrt ins Büro kam die Reaktion. Nicht, dass ich Skrupel hinsichtlich dessen bekam, worauf ich mich eingelassen hatte, aber Zweifel beschlichen mich, wenn ich an meine Motive dachte. Da fiel mir eine lehrhafte Geschichte aus einem lang vergessenen Schulbuch ein. Es ging um eine hochnäsige, mittelalterliche Lady, die über einer Löwengrube saß, wie mittelalterliche Damen es offenbar gern taten. Da saß sie jedenfalls, Reihe 8, Platz 17, als sie in einiger Entfernung einen Ritter erblickte, den sie innerlich anhimmelte und der ihr, wie sie meinte, häufiger laszive Blicke zuwarf, woraufhin sie ihren Handschuh abstreifte und unter die fauchenden Löwen warf, woraufhin wiederum der Ritter in die Grube zwischen die Löwen sprang, den Handschuh nahm und ihn der Lady reichte, quer durchs Gesicht. Versuchte ich womöglich das Gleiche mit Jenny zu machen, reagierte ich nur einfach gereizt auf eine Herausforderung sexueller Art. Ich hatte mir die Fragen noch nicht beantwortet, als ich mich nicht etwa in meinem Büro, sondern in Nectar Cottage wiederfand. Freut mich, Sie wiederzusehen, Mr. Carmen. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was ich hier verloren habe. Wie meinen Sie das? Ich habe mich in Gedanken mit etwas völlig anderem beschäftigt, als ich plötzlich feststellte, dass ich in Richtung Nektor fuhr. Vielleicht war dieses andere nicht so völlig anderes. Vielleicht. Man muss lernen, seinem Unterbewusstsein zu trauen. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte. Dieses Modellflugzeug auf dem Kaminsims. Das ist eine Junkers 88. Verbindet sich damit für Sie etwas Besonderes? Sie erinnert mich an eine Schuld, die ich nie werde zurückzahlen können. Die U-88 war ein Bomber, nicht wahr? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie durch ein Bombenzielgerät blicken. Das kann doch jeder. Man fragt sich nur, gehört ein Bombenflugzeug eigentlich in einen Tempel des Friedens? Dieses Jahr. Jetzt wissen Sie, was Ihr Unterbewusstsein Ihnen sagen wollte. Eine gewisse Hilfestellung wäre trotzdem noch dienlich. Ich bin mit einer U-88 in dieses Land gekommen. Mit einem deutschen Bomber? Ja. Wann war das? Am 14. März 1941. So genau wissen Sie das noch? Das Datum hat sich in die Erinnerung nicht weniger Menschen eingebrannt. Warum? Es war die zweite Nacht der Luftangriffe auf die Industrieanlage am Fifth of Clyde und die Nacht, in der wir zur Landung gezwungen worden waren. Erzählen Sie. Ich würde mich lieber über etwas anderes unterhalten. Zum Beispiel? Ganz egal. Sie haben erwähnt, dass etwas mit den Büchern im Haus passiert ist. Ach ja. Und zwar etwas höchst Seltsames. In einer Ecke stand ein hohes altes Bücherregal, über und über mit Büchern vollgestopft. Einige davon waren auf Deutsch und einige, nur sehr wenige, waren alte Penguin Pocketbooks, die bei Antiquaren heute das 20-fache ihres ursprünglichen Preises bringen. Das Interessanteste an ihnen aber waren die Titel, das Kapital etwa, von dem ich annahm, dass nie irgendjemand es gelesen hat. Dann die gesammelten Werke eines gewissen Ulyanov mit Künstlernamen Lenin, Rosa Luxemburgs Junius-Pamphlet, Studien in einer sterbenden Kultur von Christopher Cordwell, der hinter einem Maschinengewehr in Spanien gestorben war, und so weiter und so fort. Auf der Umschlagseite innen stand jeweils der Name James Carmen. Das war mein Onkel. Na? Man lernt wirklich nie aus. Und in dem Fall? Dass mein Onkel diesen Büchern nach eine Art Linksintellektueller gewesen zu sein scheint. War er das nicht? Seine Lieblingslektüre war Ruffs Führer für Pferdewetten. Jemand versucht wohl, ihm eine neue Persönlichkeit anzudichten. Warum das? Weil dieser jemand es auf mich abgesehen hat. Der Mond stand hoch am Himmel, als ich Nectar Cottage verließ. So voll stand er da, wie Sandy Brill es versprochen hatte. Voll und drohend, heuchlerisch, alles mit Licht überflutend, das gleichzeitig ganz sanft die Dinge aus dem Gleichgewicht zu bringen schien. Auf dem Polizeirevier starrte Jesaja Dunsmore düster auf eine Geranie, die sich in einem fortgeschrittenen Zustand von Kollaps befand. Die ist hin. Schande über dich. Ich kann nichts dafür, das ist Archie Douglas. Er gibt ihnen immer zu viel Wasser. Die einzige Art und Weise, mit der ein Schotte Zuneigung demonstrieren kann, indem er das Objekt seiner Liebe in Flüssigkeit ertränkt. Was führt dich hierher? Ich nehme dich mit zum Schwarzfischen. Was wird Sandy Brill sagen, wenn du in Begleitung eines Bullen auftauchst? Er hat mir mal gestanden, dass er seinen besten nächtlichen Streifzug mit zwei Richtern unternommen hat. Fantastische Nacht. Ja. Nicht zu hell zum Wildern? Kommt drauf an, worauf man es abgesehen hat. Und worauf hast du es abgesehen? Information. Pünktlich. Das mag ich. Ich habe einen Freund mitgebracht. Wie geht's dir, Jesaja? Nervös. Danke. Genau das Richtige, wenn man wildern will. Was hast du dir ausgedacht, Sandy? Am besten teilt man sich in so einer hellen Nacht. Ja, und? Du kennst den Kesselflickerpfad. Den hast du mir vor 7 Jahren selbst mal gezeigt. Ja, habe ich. Umso besser. Wenn der seinen höchsten Punkt erreicht hat, führt er steil nach unten an den Strand. Und unten ist es noch eine Sache von 50 Metern bis zu der Höhle, die Peter im Auge hat. Gehe ich mit dir oder mit Jesaja? Du gehst mit Jesaja. Ich schlag die andere Richtung ein. Und machst was? Na, ich lass mir was einfallen. Wird's gefährlich? Wir werden dir sehen. Auf dem Friedhof von Kirkcudbright steht der Grabstein eines Herrn William Marshall. Der hat im fortgeschrittenen Alter von 121 Jahren das Zeitliche gesegnet. Billy Marshall war Kesselflicker gewesen. Und vielleicht hatte er den Kesselflickerpfad mit Austreten geholfen. Vielleicht war der sogar durch ihn zu seinem Namen gekommen. Der Pfad, den wir uns jetzt hochzuklettern bemühten, war voller Steinbrocken und rutschig. Es war ein von Bergziegen für Bergziegen gemachter Pfad. Findet uns Sandy nicht mehr fit genug, oder wie soll ich das sehen? Eins steht fest. Meine Hochachtung für Kesselflicker wächst mit jeder Minute. Das Schlimmste dürften wir hinter uns haben. Ich erinnere mich jetzt langsam wieder an das Ganze hier. Ja, wie auch nicht. Zum Beispiel auch daran, dass es hier jede Menge Blaubeeren gab. Die gibt's doch immer noch, bei Tag. Und nach der Kletterwand hier kommt oben ein flaches Stück, ja? Ja. Und dann führen 39 Stufen runter ins Meer, ja? Du läufst wohl in der falschen Geschichte rum. Das war alles nur bloßes Gerede. Eine Art verschlüsselter Durchhalteparolen. Ein Zauber gegen alles, was noch vor uns lag. Der Versuch, mit schwachen Witzen die Sache runterzuspielen. Jedenfalls unseren eigenen Anteil daran. Es war eine Art Selbstbestätigung dafür, dass das, was wir taten, sich zu tun auch lohnte. So erreichten wir die Spitze des Hügels und sahen hinab auf das Wasser, das glatt, silbrig und heuchlerisch unten lag. Und dann machte die Bucht einen plötzlichen Bogen nach links und dort sah man den Komplex des Atomkraftwerks liegen. In hellem Licht, dramatisch und theatralisch. Ein Tempel der Technologie. Oder vielleicht auch ihr Mausoleum. Eindrucksvoll, was? Wenn man für dergleichen was übrig hat. Was du nicht hast? Ich kann ohne leben. Das nenne ich einen genialen Anti-Atom-Slogan. Und was jetzt weiter? Wir stürmen darunter mit Indianergeheul. Tja, wir warten auf ein Zeichen von Sandy. Zum Beispiel? Oh, der lässt sich schon was einfallen. Hattest du gewusst, dass sie den Strand gesperrt haben? Nein. Ich finde das schon seltsam. Und für mich ist das ein Grund, mehr radikaler Anwalt zu werden. Guck mal da rechts. Er hat den verdammten Strand angesteckt. Das war eine verzeihliche Übertreibung. Sandy hatte am Ende der Bucht ein bisschen dürres Ginstergestrüpp und vertrocknetes Helmgras angesteckt. Und knisternd stiegen die Flammen in den Nachthimmel auf. Und plötzlich war der ganze Strand unten mit durcheinanderlaufenden Männern übersät. Was für ein Anblick. Diese Grasfeuer haben ein kurzes Leben. Komm. Der Abstieg dauerte in Sekunden, was der Aufstieg an Minuten gekostet hatte. Dann waren wir unten am Strand und liefen zur Höhle, deren dunkler Eingang in dem angestrahlten Cliff aussah wie eine schwarze Augenbinde in einem Gesicht. Wir tauchten in ihre Dunkelheit und dann hielt uns der jähe Strahl einer Taschenlampe auf. Hinter ihr war ein Mann erkennbar, der hielt ein Schießeisen in der Hand. Ihn dick zu nennen, wäre ebenso banal, wie vom Mount Everest zu behaupten, er sei hoch. Da hat es Mirabeau doch sehr viel besser getroffen, wenn er von einem seiner Bekannten sagte, Gott habe ihn bloß geschaffen, um zu beweisen, wie weit menschliche Haut dehnbar ist, ohne zu platzen. Bedauere, aber Mr. Leighton ist nicht zu Hause. Bedauere, aber das war uns bekannt. Was machen Sie hier, Sergeant? Den Versuch, meinen Ohren nicht zu trauen. Wenn es nicht mehr ist. Was soll das? Wer sind Sie? Das solltest du doch eigentlich wissen, Kallmann. Wieso? Als wir das letzte Mal das Vergnügen hatten, lagst du anschließend ein paar Monate im Krankenhaus. Der bin ich. Die Geschichte ist als Kalmans Match in die Erinnerung eingegangen. Und sie ist bis zum Gehtnichtmehr wieder und wieder erzählt worden. Diese Geschichte von einem jungen schottischen Footballspieler, der sich damals selbst übertraf. Und von der abgeschlagenen, durchgedrehten Nummer 10 der englischen Mannschaft, die ihn mit einem Foul schließlich legte. Und als er verletzt am Boden war, mit wüsten Fußtritten ins Kreuz traktierte. Das also war Kalmans Match gewesen. Und man hätte es unter anderem Blickwinkel und in einer perversen Verdrehung ebenso gut Ballivants Match nennen können. Du nimmst mir das doch nicht etwa immer noch übel. Ballivant, das darf doch nicht wahr sein. Für mich war es auch kein Honiglecken. Oh ja, das weiß ich. Und nicht, dass ich nicht zu schätzen gewusst hätte. Während meiner 2 Jahre im Rollstuhl, als ich nicht wusste, ob ich je wieder gehen kann, war das Einzige, was mich von der völligen Verzweiflung abhielt, das Bewusstsein, dass es für den Sadisten, der mich in diese Lage gebracht hatte, auch kein Honiglecken war. Weißt du, was es heißt, wie ein Paria behandelt zu werden? Die Erfahrung hat er nie machen können. Mit Ihnen unterhalte ich mich später, Sergeant. Und warum nicht gleich? Sie sind hiermit vom Dienst suspendiert. Auf wessen Anordnung? Meine. Und woher nimmst du die Chuzpe? Ich bin für die Sicherheit im Bereich der Atomanlagen verantwortlich. Hat man da einen Rang? Ja, den eines Superintendent. Ach nein, und da hat man das Recht, den Strand zu sperren? Aber man hat noch ganz andere Rechte. Man hat sehr weitgehende Vollmachten. Dann wird es ja wohl Zeit, festzustellen, wie weit sie wirklich gehen. Beziehungsweise, ob nicht zu weit. Sag Mr. Leighton einen schönen Gruß. Und es hätte uns leid getan, dass wir ihn nicht angetroffen haben. Das ist alles? Ja. Aber ich würde an deiner Stelle ein bisschen abspecken bis zum nächsten Mal. Ist gesünder. Gute Nacht, Superintendent. Wir ließen ihn stehen mit seinem Schießeisen und seinen 150 Kilogramm unerfreulicher Schwarte. Wir sahen uns auch nicht um, falls er in der Art von Lots Weib sich in 300 Pfund Speckstein verwandelt haben sollte. Die Männer am Strand warfen uns seltsame Blicke zu, aus denen eine gute Portion Respekt sprach. Als hätten wir den Kampf mit einem teuflischen Ungeheuer bestanden und wären dabei am Leben geblieben. Sie hörten Balevins Match oder Brachvogel im Herbst. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim. Zweiter Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Peter Kerman, Matthias Ponier, Jenny Oliver, Nina Danzeisen, Jesaja Dunsmore, Christian Brückner, der alte Hensford, Wolfgang Preis, Scholl, Alois Garg, Sandy Brill, Hans Wieprächtiger, Superintendent Balevind, Gerd Andresen und Monika Hessenberg, Bodo Primus, Dorothee Reitze, Andreas Serda und Bert Wesselmann. Ton Roland Seiler. Schnitt Regina Kraus. Aufnahmeleitung Johannes Hertel. Regie Peter Micheladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1986.